Wir sind auf Seite 53. Ich möchte diese Frage hier schnell beantworten. Dabei werde ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber diese Frage wird sehr häufig gestellt, deswegen möchte ich sie beantworten. Gott ist unser Heiler. Wenn Gott sagt, dass uns nichts schaden wird, bedeutet das, dass wir alles, was wir wollen, essen dürfen? Also es geht hier um ungesunde Nahrung. Und kann Gott gesunde Nahrung benutzen, um unseren Körper zu heilen, wie zum Beispiel natürliche Entgiftung oder solche Sachen? Und wenn unser Körper der Tempel Gottes ist, sollten wir dann nicht sorgfältig auf ihn achten? Ja, das stimmt. Und nächste Frage, was ist das Borderline-Syndrom? Gibt es das wirklich? Also zuerst mal, du kannst auf jeder Seite vom Pferd fallen. Deswegen riet Paulus, in allen Dingen maßvoll zu sein. Aber es läuft auf die Frage hinaus, wofür reicht dein Glaube? Ich könnte sagen, Gott wird mich am Leben halten, auch wenn ich nichts mehr esse. Und wenn ich nichts mehr esse, dann werde ich verhungern. Hätte Gott zugelassen, dass ich Schaden nehme? Ja, denn ich wäre in ein Extrem verfallen, das er nicht beabsichtigt hätte. Unsere Körper sind so gemacht, dass sie bestimmte Nährstoffe brauchen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du diese Nährstoffe aus der Nahrung bekommst, die du heutzutage kaufen kannst. Vielleicht einen kleinen Anteil. Heutzutage sind viele Menschen überfüttert, besonders Amerikaner. Sie sind maßlos übersättigt und trotzdem unterversorgt. Also zuerst mal, dein Leib ist der Tempel Gottes, deswegen solltest du darauf achten. Völlerei ist eine Sünde, über die kaum noch gesprochen wird, besonders im Süden der USA. Denn Essen gehört für uns häufig zur Gemeinschaft. Und in diesen Bereichen gibt es eine Menge, was wir noch in Ordnung bringen müssen. Wir dürfen aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, wo Nahrung zu unserem Gott wird, wo Nahrung zu unserem Heiler wird. Im ersten Buch Mose wird von der Nahrung gesprochen, die uns Gott gegeben hat. Jede Pflanze, die Samen trägt, jede Frucht, die Samen trägt. Das hat er den Menschen als Nahrung gegeben. Aber dort steht nicht, dass Gott es als Medizin gegeben hat. Er gab es uns als Nahrung. Nun, wenn du dich vollkommen korrekt ernähren würdest, hättest du schon mal ein extrem starkes Immunsystem. Automatisch. Aber auch dann könntest du immer noch krank werden, denn da gibt es noch unseren Feind, der uns angreift. Es gibt Menschen, die ernähren sich sehr überlegt, sie halten sich fit, und eines Tages fallen sie tot um, aus irgendeinem anderen Grund. Es gibt in allen Richtungen Extreme, aber ich kann euch eine Beobachtung weitergeben. Die meisten Menschen, die von mir Heilungsgebet haben wollen, könnten darauf verzichten, wenn sie ihre Portionen halbieren und jeden Tag 30 bis 40 Minuten spazieren gehen würden. Sie könnten es zum Beten benutzen. Einfach nur, indem sie das tun. Sie bräuchten kein Heilungsgebet. Ich halte sehr viel von Sport. Ich mache es aber nicht mehr so häufig, wie ich es sollte. Bei euch ist es wahrscheinlich genauso. Sport ist nicht mein Gott. Ich habe regelmäßig trainiert, als ich Kampfsport unterrichtet habe. Damals hatte ich einen sehr hohen Stoffwechsel, ungefähr bis ich 40 war. Aber danach begann ich meine Reisetätigkeit und trainierte nicht mehr so häufig. Aber ich verringerte meine Kalorienaufnahme nicht. Ich trank genauso viel Cola wie vorher. Weniger Bewegung und gleiche Kalorienmenge erhöhen das Gewicht. Seitdem habe ich zugenommen. Kürzlich sah ich ein Video von mir, wie ich vor ein paar Jahren in Südafrika war. Und ich dachte nur, wow. Seitdem habe ich abgenommen. Und ich fühle mich sehr gut damit. Aber ich musste daran denken, dass es diese Aufnahme gibt. Ihr habt das auf Film? Wenn ihr wissen wollt, welcher Gottesdienst das war, das werde ich euch bestimmt nicht sagen. Ihr könnt ihn als CD kaufen. Aber auch ich entwickle mich. Ich habe Nahrungsergänzungsmittel. Als unsere Bibelschule im Januar begann, dachte ich mir, das wird toll. Ich kann jeden Tag zu Hause sein, 3 Monate lang. Ich muss nicht herumfahren. Ich kann eine Trainingsroutine aufbauen und regelmäßig trainieren. Ich kann meine Nahrungsergänzung regelmäßig zu mir nehmen. Solche Sachen. Nicht einen Tag. Nicht einen Tag habe ich trainiert und meine Nahrungsergänzungsmittel genommen. Alles Dinge, die ich weiß. Ich bin also nicht dagegen, das zu tun, aber ich benutze Nahrungsergänzungen nicht als Heilung. Wenn ich den Eindruck hätte, dass irgendwas nicht stimmt, würde ich dafür beten. Ich würde mir selbst die Hand auflegen, mir selbst Heilung zusprechen, spazieren gehen, mir Zeit nehmen und mich darum kümmern. Aber um es offen zu sagen, ich esse kein Gemüse. Ich esse hauptsächlich Fleisch und Kartoffeln, denn Kartoffeln sind kein Gemüse. Kartoffeln sind eher ein Fleischersatz. Frag einen irischen Einwohner dazu, er wird es bestätigen. Ein Ire kann von Kartoffeln alleine leben. Oder zum Beispiel Pinto-Bohnen, auch ein Fleischersatz. Aber nicht das Gemüse, was man essen soll. Tomaten und Brokkoli und all das. Das mache ich nicht. Aber ich versuche, im Allgemeinen in irgendeiner Form zu bleiben. Und ein Kreis ist auch eine Form, sagt man. Also, ich liebe Training. Es geht dabei hauptsächlich darum, dir selber zu zeigen, dass du es schaffst. Die Sache ist die, alles kann auf die Spitze getrieben werden. Menschen halten sich an eine strikte Diät, weil sie das wollen. Du baust eine Gewohnheit auf. Aber dann kommst du nach Übersee und kannst deine Ernährung nicht durchhalten. Es kommt alles durcheinander, denn du hast dich an bestimmte Sachen gewöhnt. Aber die wichtigste Frage dabei ist, wo ist dein Glaube? Wenn dein Glaube sich auf die Lebensmittel richtet, dann ist er nicht bei Gott. Und Gott hat uns gute Nahrung gegeben. Davon können wir leben. Es enthält die richtigen Nährstoffe. Aber heutzutage ist das wesentlich teurer geworden. Man könnte das tun, aber entscheidend ist, worauf richtet sich dein Glaube? Ich bin absolut für Training, besonders wenn es um deine körperliche Fitness geht. Muskelaufbau, Fitness, Gesundheit, so etwas. Aber wenn es anfängt, um dein Selbstwertgefühl zu gehen, um Stolz, du stundenlang im Studio bist, dich um jeden einzelnen Muskel kümmerst, dann hast du eine Linie überschritten. Ja, dein Körper ist der Tempel Gottes, aber du musst aufpassen, dass er nicht dein Gott wird. Du musst ein Gleichgewicht finden. Mit der Entgiftungsphilosophie habe ich erstmal kein Problem, denn das ist, was Fasten eigentlich tun sollte. Wenn du richtig fastest, brauchst du keine Entgiftung mehr. Fasten gibt dir nicht mehr geistliche Kraft, sondern es erlaubt dir, dich auf Gott zu konzentrieren. Es reinigt deinen Körper von Dingen, die sonst deine Konzentration stören. Du kannst tatsächlich Gott klarer und besser hören, wenn du fastest. Woran wir immer denken müssen, ist, dass es eine geistlich-physiologisch-psychologische Verbindung gibt. Du bestehst aus Körper, Geist und Seele. Du bist alle drei zusammen. Manchmal schieben wir eins beiseite oder vergessen die anderen beiden. Wir dürfen nicht vergessen, diese drei gehören zusammen. Und Gott weiß, dass ein Arbeiter im Reich Gottes gesund sein muss. Also du kannst trainieren und anderes tun, um in Form zu kommen. Das ist immer gut. Aber nicht jeder Ort, zu dem man hingehen kann, um fit zu werden, ist gut für dich. Bei vielen Fitnessstudios geht es weniger um Training, als eher darum, sich zu präsentieren oder Bekanntschaften zu machen. Häufig reicht es aus, wenn du ein paar Trainingsgeräte bei dir zu Hause hast. Du brauchst wirklich nicht viel, um in Form zu bleiben. Ein Spaziergang zum Beispiel. Das Militär benutzt keine besondere Sportausrüstung, damit Soldaten in Form bleiben. Sie machen Bodyweight-Training, Liegestütze, Klimmzüge, Sit-Ups, einfache Gymnastik. Sie nennen es das tägliche Dutzend. Sie haben Klimmzugstangen. Ich habe auch eine, die ich mit auf Reisen nehmen kann. Man kann sie für Klimmzüge in die Tür hängen. Ich habe Liegestützgeräte, die ich mag. Ich habe dieses Rad für Bauchmuskelübungen. Ihr könnt erkennen, wenn ich unterwegs war, am nächsten Tag bewege ich mich sehr, sehr langsam. Wenn jemand einen Witz macht, kann ich kaum lachen, weil es einfach wehtut. Diese Sportgeräte nehme ich immer mit und auf Reisen habe ich auch immer Nahrungsergänzungsstoffe dabei. Sie sind in einem großen Beutel. Ich sage immer, der größte Vorteil dieser Ergänzungsstoffe ist das Training, das ich habe, wenn ich den großen Sack von meinem Auto zum Hotelzimmer trage. Denn die meiste Zeit vergesse ich immer, sie einzunehmen. Außerdem habe ich kleine Kapseln, die Gemüse und Fruchtkonzentrat enthalten. Wenn ich die schlucke, ist es wie Gemüse oder Früchte essen. Also, ich esse keine Gemüse oder Früchte, sondern ich nehme sie ein. Ich nehme es nicht regelmäßig, aber dein Körper braucht bestimmte Nährstoffe. Es geht um Ausgewogenheit. Das Wichtige ist, nicht in eine Abhängigkeit zu geraten. Wenn du mir die Frage stellst, würde ich sagen, ja, du solltest vielleicht trainieren und du solltest dich so sinnvoll ernähren, wie du kannst. Aber treib es nicht so weit, dass du anderen Menschen damit zur Last fällst. Das ist das Schlimmste an Diäten. Du triffst dich mit Freunden, ihr wollt essen gehen, aber du sagst, ich kann dort nicht essen, das passt nicht zu meiner Diät. Wie wäre es dann mit diesem anderen Lokal? Nein, die haben auch nichts, was ich essen darf. Weißt du was? Vielleicht solltest du heute alleine essen. Fall den anderen nicht zur Last. Wenn du dort nichts zu essen findest, setz dich einfach zu deinen Freunden. Wir haben uns heute beim Abendessen über unsere nächste Konferenz unterhalten, die im Juni stattfinden soll. Ich dachte an Freitagabend und den ganzen Samstag. Ich schlage vor, dass jeder sein Essen mitbringt, damit wir nicht alle 45 Minuten unterbrechen müssen. Dann habt ihr immer alles dabei. Lasst uns einfach sehen, wo Gott uns hinbringen möchte. Und wenn wir wirklich eine Pause brauchen, dann können wir das machen. Aber ganz ehrlich, wir sollten aufhören, uns von der Uhr herumkommandieren zu lassen. Und ich spreche hier natürlich auch zu mir selbst. Ich weiß, dass ich das machen könnte. Denn das ging mir auch schon so. Ich wollte eigentlich gar nicht aufhören. Ich wollte weitermachen. Und manchmal gehe ich einfach raus, nicht um euch zu vermeiden, sondern ich möchte Gott weiter anbeten. Ich predige mir selbst und ich denke, das ist gut. Diese Schriftstelle hier, die ist sehr gut. Und ich habe einen Laptop, wo ich noch weiterlesen kann. Dann bin ich 2 Tage unterwegs und wenn ich zurückkomme, versuche ich all das, was ich erkannt habe, zusammenzufassen. Und das ist, was ich tun möchte. Wenn wir uns treffen, sollte es wie ein Picknick sein und nicht wie ein Seminar. Bringt einfach euer Essen mit, setzt euch hin und wenn ihr Hunger habt, esst. Wenn ihr rausgehen müsst, geht einfach raus. Keine große Sache. Lasst uns einfach Gemeinschaft haben. Lasst uns mit Gott zusammen sein, in Gegenwart seines Wortes sein, in Gegenwart seines Geistes sein. Lasst uns zusammen auf dem Weg sein und schauen, wohin Gott uns bringt. Vielleicht probieren wir das im Juni aus. Ich hoffe, ich habe die meisten dieser Fragen beantwortet. Ja, Gott ist unser Heiler, zuerst und zuletzt. Aber ich sage auch, dass wir niemand anderen als Heiler ansehen sollten. Ja, es gibt ja auch einen natürlichen Aspekt. Gott hat Saat und Ernte geschaffen. Aber das bedeutet nicht, dass Nahrung Gottes Art der Heilung ist. Das, woran wir denken müssen, ist, dass wir nicht nur über Heilung sprechen, sondern dass wir über Heilung durch Gott, göttliche Heilung sprechen. Heilung durch Gott ist nicht natürliche Heilung. Und es ist auch keine Heilung durch die Ärzte. Versteht ihr? Diese Dinge gibt es und sie haben ihren Platz. Und du musst entscheiden, welchen Platz du ihnen geben willst. Aber im Allgemeinen spreche ich über Heilung durch Gottes Wirken, nicht durch bestimmte Nahrung oder irgendetwas anderes. Darüber sprechen wir. Du musst selber entscheiden, wem du dich zuwendest. Aber wie ich schon sagte, eine Portion so groß wie deine Handfläche und geh regelmäßig spazieren. Und wenn Leute sagen, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Beten, das ist einfach. Geh spazieren. Und du kannst daran erkennen, dass du in der aeroben Zone bist, in der du Fett verbrennst, wenn du in der Lage bist, zu gehen und zur gleichen Zeit zu reden. Bete einfach. Bete, während du gehst. Bete hörbar. Wenn du gehen und hörbar beten kannst, dann bist du in der aeroben Zone. Wenn du außer Puste kommst, mach langsamer und du bist zurück in dieser Trainingszone. Ihr merkt, wie einfach das ist. Verbringe deine Zeit mit Gott und geh ein Stück. Chuck und ich spazieren häufig zusammen. Je mehr wir redeten, umso schneller wurden wir. Wir redeten und redeten und schließlich mussten wir anhalten, weil wir zu schnell waren. Und als wir weitergingen, wurde das Ganze 5 Minuten später fast wieder zu einem Wettlauf. Denn du kannst über diese Dinge nicht reden, ohne dass es dich nicht packt. Und wir wollen doch, dass es uns erfüllt. Seite 53 in eurem Handbuch, Abschnitt 5. Welchen Unterschied macht nun der neue Bund? Es ist ein neuer und ein besserer Bund. Wir werden uns die Schriftstellen dazu noch anschauen. Aber eine Schlüsselstelle dazu steht in Hebräer 8, Vers 6 und 7. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist. Hört ihr das? Ein besserer Bund. Jesus ist der Vermittler eines besseren Bundes. Und das griechische Wort für besser bedeutet auch stärker, besser oder sogar am besten. Es ist also ein stärkerer Bund, ein besserer Bund, der beste Bund, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Die Tatsache, dass es einen zweiten gibt, bedeutet also, dass der erste Schwächen hatte. Er war nicht so gut wie der zweite. Gott ersetzte den ersten Bund durch den zweiten. Deswegen muss der zweite besser sein als der erste. Ganz einfach. Aber aus irgendeinem Grund wollen viele Christen den ersten Bund. Sie versuchen, unter dem alten Bund zu leben. Im Johannesevangelium, Kapitel 9, Vers 28, fragen sie den Mann, der von Jesus geheilt wurde, über Jesus aus. Sie sagen, wir wissen, dieser Mann ist ein Sünder. Er antwortet, davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass ich vorher blind war und dass ich jetzt sehen kann. Sie sagen schließlich zu ihm, okay, sag uns deine Meinung, wer dieser Mann ist. Da ist auch viel unfreiwillige Komik in dieser Geschichte, wenn ihr es nicht durch eine religiöse Brille lest, sondern als Bericht. Denn dem ehemaligen Blinden wird es schließlich zu dumm. Sie fragen ihn, sag uns, wer war der Mann, der dich geheilt hat? Und er sagt, ich habe es euch schon erzählt. Dann fragen sie seine Eltern. Und die sagen, er ist doch alt genug, fragt ihn selbst. Denn sie hatten Angst vor den Pharisäern. Sie fürchteten, aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Sie denken sich, von uns erfahrt ihr nichts. Er wurde geheilt, sprecht mit ihm. Feiglinge. Sie haben ihren Sohn den Pharisäern ausgeliefert. Die Eltern wollten keine Antwort geben. Also fragen die Pharisäer den Sohn. Sag uns, was geschehen ist. Er sagt, hab ich doch schon. Soll ich es euch nochmal erzählen? Und er fragt sie, wollt ihr es deswegen nochmal hören, weil ihr auch seine Schüler werden wollt? Wollt ihr auch seine Schüler werden? Er machte sich über sie lustig. Das ist also der Grund, warum ihr es nochmal hören wollt. Und ihre Antwort ist prägnant. In Johannes 9, Vers 28 steht, da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses' Jünger. Und diese Aussage gilt auch für jeden modernen Christen. Entweder du bist ein Jünger Jesu oder du bist Moses' Jünger. Und die meisten Menschen in der Kirche, die größte Gruppe, sind eher Jünger von Mose. Sie halten sich mehr an das Alte Testament als an das Neue. Sie halten sich mehr an das Gesetz als an die Worte und Gebote Jesu. Jetzt müssen wir herausfinden, wann dieser neue Bund begann. Und die wichtige Beobachtung ist, dass der neue Bund nur im Matthäus, im Markus und im Lukas-Evangelium erwähnt wird. In Johannes wird er nicht erwähnt. Die Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas werden synaptische Evangelien genannt. denn sie haben viele Gemeinsamkeiten. Aber Johannes ging seinen eigenen Weg und hatte seine eigene Offenbarung, sein eigenes Verständnis. Und Matthäus, Markus und Lukas sprechen darüber, dass der neue Bund, das Neue Testament, während des letzten Abendmahls eingesetzt wurde. Alle drei Evangelien sprechen in ihrem vorletzten Kapitel über das Abendmahl. Matthäus hat 28 Kapitel, das Abendmahl steht im 26. Markus hat 16 Kapitel, er spricht darüber im 14. Kapitel. Lukas hat 24 Kapitel, er spricht darüber im 22. Kapitel. Du kannst dir also merken, das Abendmahl steht immer zwei Kapitel vor dem letzten. Der neue Bund, der Beginn des Übergangs, der Zeitpunkt, wo er eingesetzt wurde, wird zwei Kapitel vor dem Ende jedes Evangeliums beschrieben. Das ist alles, was du dir merken musst. Das Abendmahl findest du zwei Kapitel vor dem letzten. Beim Abendmahl beginnt Jesus, das Neue einzusetzen. Und es findet seinen Höhepunkt in seinem Tod, seiner Grablegung und natürlich seiner Auferstehung. In Matthäus 26, Vers 26 steht: Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. In Markus 14, Vers 22 steht: Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und in Lukas 22, Vers 19 heißt es: Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Er sagt es jedes Mal. Er spricht von dem Bund und er setzt diesen Bund an diesem Abend ein. Wenn ihr die Seite umblättert, findet ihr Hebräer 8, worüber wir schon gesprochen haben. Aber ich möchte hier noch ein paar Dinge betonen. Ich möchte euch eine chronologische Bibel zeigen. Ich habe zwei verschiedene dabei. Die eine ist die Klassenbibel in chronologischer Ordnung und die andere ist die Rees, chronologische Studienbibel. Beide zeigen Datumsangaben an, wann bestimmte Dinge geschehen sind. Ich werde sie nächstes Mal herumgeben. Beide berechnen über Zeittabellen, dass die Stiftshütte am 1. April im Jahr 37 aufgerichtet wurde. Die Jahreszahl müsste ich noch mal genauer nachschauen. Und eine andere Berechnung zeigt, dass die Geburt Jesu am 1. April gewesen sein muss. Und ich stimme den Berechnungen in beiden Büchern zu, die sagen, dass Jesus am 1. April geboren ist. They both say that Jesus was born on April 1st. I'm kind of, you know, I kind of like April 1st. So, I agree. So, anyway. But when he's Aber wann er geboren wurde, ist nicht so wichtig, wie dass er geboren wurde. Und man ist sich darin einig, dass Jesus am 3. April im Jahr 33 gestorben ist. Of 33 AD. Now you figure all that out. They supposedly figured it out, but I don't know. Anyway. Aber ich möchte auf diese Sache im Hebräerbrief 8 hinweisen. Auf Seite 55 eures Handbuchs steht: Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Jeder möchte gerne eine Zusammenfassung hören, und hier ist sie. Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und am wahrhaftigen Zelt, das der Herr aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Also die Stiftshütte auf der Erde wurde von Menschen errichtet und sie war der exakte Nachbau von etwas, was Gott Mose gezeigt hatte, etwas, was im Himmel existierte. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, das er opfert. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Alles, was auf der Erde getan wurde, war ein Schatten der Dinge, die kommen sollen. Wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Jetzt kommt Vers 6, den wir vorhin gelesen haben. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißung gegründet ist. Stellt euch das vor und prägt es euch ein. Der Bund, in dem du bist, wurde auf besseren Verheißungen gegründet. Es ist ein besserer Bund. Verstehst du? Das bedeutet, wenn du das Alte Testament liest, wenn du dir den alten Bund anschaust, dann sind die Dinge, die du siehst, ein Schatten. Und du kannst daraus Dinge lernen, die dich weiterbringen. Aber du musst immer daran denken, dass du jetzt in der Zeit der Erfüllung lebst. Und die Zeit der Erfüllung ist wichtiger als die Zeit der Schatten. Und die Zeit der Erfüllung ist immer klarer und genauer als die Zeit der Schatten. Amen? Are you with me? Dann sagt er in Vers 7, denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Mit anderen Worten, dieser neue Bund ist kein Bund wie derjenige, den Gott mit Israel in der Wüste geschlossen hat. Es ist nicht die gleiche Art von Bund. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Ich halte mal hier an, weil sich das seltsam anhört. Gott spricht hier davon, dass du in den alten Bund eintreten konntest durch den physischen Akt der Beschneidung. Ansonsten war nichts anders. Also, nachdem du in den alten Bund eintratest, musstest du immer noch alle Gesetze Gottes gelehrt werden. Aber in diesem neuen Bund, von dem Gott jetzt spricht, ist das nicht mehr so. Du musst die Gesetze nicht mehr gelehrt werden, sondern Gott wird sie in dein Herz und in deinen Sinn schreiben. Also, jetzt muss niemand mehr zu seinem Nächsten sagen, lerne Gott kennen. Denn niemand kommt in den neuen Bund, ohne dass er Gott kennenlernt. Versteht ihr? Manche Leute fragen jetzt, warum brauchen wir dann noch Lehrer? Denn im Epheserbrief wird von Lehrern gesprochen, die in der Gemeinde sind. Aber er spricht nicht davon, dass es keine Lehrer mehr geben wird, sondern dass niemand zu seinem Nächsten sagen muss, lerne den Herrn kennen. Denn wir kennen den Herrn dann bereits. Versteht ihr? Diese Lehrer lehren euch die Details des Lebens mit Gott. Deswegen hat sich Jesus Zeit genommen und hat seinen Jüngern die Psalmen gezeigt und die alttestamentlichen Propheten und was die Propheten über ihn geweissagt haben. Jesus selbst, der Mittler des neuen Bundes, hat seinen Jüngern gezeigt, wie man im neuen Bund wandelt. Aber sie mussten sich nicht mehr gegenseitig auffordern, lerne den Herrn kennen. Trotzdem hören wir das heutzutage häufig. Es gibt Konferenzen zum Thema, wie man intime Zeit mit Gott verbringt. Und ich möchte hier gar nicht leugnen, dass man noch vertrauter mit Gott werden kann. Natürlich geht das. Aber hier ist der Unterschied. Wir müssen nicht gelehrt werden, was es bedeutet, Gott zu kennen, sondern was wir brauchen ist, einfach mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Dann wird unser Verhältnis zu ihm enger. Aber ich muss dir nicht mehr sagen, lerne den Herrn kennen, weil du ihn bereits kennst, weil du ihm bereits nahe bist. Wenn du wiedergeboren bist, dann kennst du ihn. Wenn du ihn nicht kennst, bist du nicht wiedergeboren. Denn Gott sagte, der neue Bund wird nicht sein wie der alte Bund, eine Sammlung von Gesetzen, die du kennen und halten musst, sondern ich lege meine Gesetze in dich hinein. Du wirst sie einfach befolgen. Du wirst in ihnen leben. Und hier ist das Problem. Es ist nicht schwer, ein Christ zu sein. Du hast ein schweres Leben, wenn du religiös bist. Und die meisten Leute, aber vielleicht sage ich besser viele, viele Menschen sind religiös, aber sie sind keine Christen. Wenn dich mehr interessiert, was du tun und nicht tun darfst, dann bist du eher religiös als ein Christ. Denn im Christsein geht es nicht um erlaubt und nicht erlaubt. Du denkst nicht über die unerlaubten Dinge nach, sondern du willst sie nicht mehr tun, weil du den Herrn kennengelernt hast. Du hast Gott lieben gelernt und du liebst deinen Mitmenschen. Gebote und Verbote brauchst du, wenn du Gott nicht kennst. Deswegen musst du auf sie achten. Aber wenn du Gott kennst, musst du nicht überlegen und dir sagen, oh, ich darf nicht stehlen. Wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, musst du dir nicht extra Gebetszeit mit Gott einplanen. Ich muss nicht mehr so denken. Es ist in mir. Es ist mein Wunsch, Zeit mit ihm zu verbringen. Und es ist mein Wunsch, meinen Nächsten zu lieben. Und es ist mein Wunsch, meinen Nächsten zu helfen, weil es in meinem Herzen liegt. Seine Gesetze sind in meinen Sinn und in mein Herz geschrieben. Wir könnten sagen, seine Gebote sind wie eine zweite Natur. Ich muss mich nicht daran erinnern, sondern das bin ich einfach. Du musst nicht ständig daran denken, um sie nicht zu vergessen, sondern du kennst Gott. Du musst in seinen Bund eintreten, dein Gewissen von der Sünde freimachen. Und dann einfach mit ihm zusammen unterwegs sein. Macht das Sinn für euch? Denn wir wollen noch tiefer in diesen Bund einsteigen. Erst müssen wir erkennen, dieser neue Bund ist keine Liste von Geboten und Verboten. Es geht nicht um Vorschriften, sondern die Frage ist nur, ob du in diesem Bund bist oder nicht. Ja, es gibt Wachstum, wenn du drin bist. Aber wenn du noch nicht drin bist, gibt es die Geburt. Denn du wirst in diesen Bund hineingeboren. Und in Vers 11 heißt es weiter, und es wird niemand seinen Nächsten lehren, noch jemand seinen Bruder, und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Wir sprechen vom Alten Testament und vom Neuen Testament. Aber bevor es das Neue gab, nannte man das Alte Testament nicht Altes Testament, sondern es waren die Schriften. Es war das Wort Gottes. Und als ein neuer Bund hinzugefügt wurde, wurden die Schriften zum Alten Testament. Denn du kannst kein Neues hinzufügen, wenn du kein Altes hast. Er schreibt weiter, was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Er redet tatsächlich davon, dass es überflüssig wird, hinfällig. Und aus meinem Heilungsseminar kennt ihr vielleicht das folgende Beispiel. Wer von euch hat einen Computer? Ihr habt vielleicht ein Mac-Betriebssystem oder ihr habt eins für Windows. Ich weiß nicht, ob Windows 8 noch aktuell ist, aber wer von euch hat noch das alte Windows 3.0-Betriebssystem auf seinem Rechner? Und warum nicht? Es ist veraltet, es ist hinfällig. Die Computer haben sich weiterentwickelt. Wenn du noch Windows 3.0 benutzen würdest, könntest du keine neue Software installieren. Sie würde nicht mehr funktionieren. Vielleicht läuft noch irgendeine Software, aber sie macht vermutlich nicht das, was sie tun soll. Du wirst damit nichts Sinnvolles mehr herstellen können, denn dieses Betriebssystem ist veraltet. Wir haben einen alten Bund und einen neuen Bund. Aber weil der neue Bund da ist, spielt der alte Bund keine Rolle mehr. Und wenn du nach diesem alten Bund leben möchtest, bekommst du vielleicht irgendwelche Ergebnisse, aber für die meisten wird es nicht funktionieren. Du wirst dir selbst widersprechen und widersprüchliche Botschaften senden. Du kannst Altes und Neues Testament nicht vereinen, ohne dass du Widersprüche erhältst. Aber mit dem neuen Betriebssystem, dem neuen Bund, funktioniert wieder alles, denn der neue Bund ist vollkommen anders. Hebräer 9, Seite 56, und ich will mich etwas beeilen. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum, denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste, in das zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Hört ihr das? Solange es die Stiftshütte gab, war das ein Zeichen für den Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, zwischen diesen beiden Dingen, dass der Weg dahin noch nicht frei war. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Warum? Weil sie ein Jahr später genau das Gleiche tun mussten. Also wussten sie, dass es nicht erledigt war, dass es keine dauerhafte Vergebung war, dass die Schuld nicht weggenommen war. Die Tatsache, dass sie dies jedes Jahr tun mussten, demonstrierte die Tatsache, dass es nicht ausreichte. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken oder Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und darum ist er der Mittler, der Mittelsmann, eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Und jetzt hört zu. Denn wo ein Testament ist, wir reden also von Bund und von Testament, die beiden Worte sind austauschbar. Da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der in den Himmeln befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Was immer also auf der Erde vorging, geschah vermutlich auch im Himmel. Durch das Blut Jesu, stimmt's? Und dann schreibt Paulus, dass dieser Bund, dieses Testament, erst dann in Kraft gesetzt wird, wenn jemand stirbt. Wenn du ein Testament machst, dann tritt dieses Testament nicht in Kraft, wenn du noch lebst, sondern erst dann, wenn du gestorben bist. Jesus macht sein Testament, seinen letzten Willen und starb. Und dann kam er zurück, um sicherzustellen, dass sein Wille ausgeführt wurde, so wie er das wollte. Das Gesetz galt so lange, bis jemand starb. Und wenn er gestorben war, war er frei vom Gesetz. Als wir in Christus starben, wurden wir durch unseren Tod vom Gesetz befreit. Die Flüche, von denen das Gesetz spricht, galten dem, der sich nicht ans Gesetz hielt, genauso wie die Segnungen dem galten, der am Gesetz blieb. Übertrat Christus je das Gesetz? Nein. Er starb also, ohne das Gesetz zu brechen. Er ist ohne Fluch, weil es keine Möglichkeit gibt, dass er das Gesetz noch bricht. Der Fluch endete. In Christus gibt es keine Flüche mehr, nur noch Segen. Versteht ihr? Und wenn du jetzt versuchst, aus deiner Kraft das Gesetz zu erfüllen, dann stellst du dich außerhalb von Christus und setzt dich den Flüchen aus. Aber in Christus gibt es keine Flüche mehr, denn Christus wurde für uns zum Fluch. Er nahm den Fluch weg von uns. Denn es heißt, dass jeder verflucht ist, der am Holz hängt. Die Flüche sind erledigt. Es gibt keinen Fluch mehr auf dir. Und was ist mit Generationenflüchen? Es gibt in Christus keinen Fluch mehr auf dir. Es gibt keinen Fluch mehr auf dir, verstehst du? Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand einen Fluch einredet, besonders kein Prediger. Denn Christus wurde zum Fluch für uns, damit der Segen Abrahams auf uns kommen kann. Jetzt liegt der Segen auf dir. Hier steht, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, auch nicht um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Habt ihr das gehört? Das ist eine elementare Schriftstelle, die ihr kennen müsst. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, und danach kommt das Gericht. Zwei wichtige Informationen, die ich euch heute auf den Nachhauseweg mitgeben möchte. Zuerst mal steht hier, es ist dem Menschen bestimmt, eines Tages zu sterben. Hier wird nicht von einer bestimmten Zeit gesprochen, zu der du sterben sollst, sondern nur, dass es passiert. Wir wissen, dass Gott diesen Tag nicht im Voraus bestimmt hat. Ich sage hier nicht, dass Gott nicht weiß, wann du sterben wirst. Versteh mich richtig. Ich sage nicht, dass Gott nicht weiß, wann du sterben wirst. Sondern ich sage, er hat es nicht festgelegt. Er hat nie gesagt, ich bestimme, dass du an diesem Tag sterben wirst. Versteht ihr? Ich sage nicht, dass er den Tag nicht weiß, sondern dass er den Tag nicht im Voraus bestimmt hat. Denn hier steht nicht, dass dem Menschen bestimmt ist, wann er sterben soll, sondern nur, dass er sterben wird. Wir wissen zum Beispiel, dass Gott gesagt hat, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst auf Erden. Diese Schriftstelle bedeutet also, dass jemand, der seine Eltern ehrt, ein längeres Leben hat und jemand, der das nicht tut, ein kürzeres Leben. Es kann also keinen vorbestimmten Zeitpunkt seines Todes geben, denn es liegt an dir, ob du durch Ehren deiner Eltern dein Leben verlängerst oder verkürzt. Unter dem Alten Testament konnten deine Tage drastisch verkürzt werden, wenn du deine Eltern verunehrt hast, weil dich die Dorfgemeinschaft gesteinigt hat. Und ich weiß nicht, wie viele Kinder gesteinigt worden sind, aber ich weiß, dass eines genügt hätte. Das hätte eine eindeutige Botschaft gegeben. Du musst verstehen, dass Gott den Zeitpunkt deines Todes nicht bestimmt. Er kennt ihn, aber er legt ihn nicht fest. Also dein Todeszeitpunkt ist nicht von Gott festgelegt. Er hat diesen Tag in seiner Weisheit nicht bestimmt. Aber er kennt die Zukunft und er weiß, wann das passieren wird. Und das hat jetzt auch mit Heilung zu tun. Denn wenn jemand an einer Krankheit stirbt, sagen manche, das war der von Gott bestimmte Zeitpunkt für diese Person. Aber wir wissen, dass das nicht stimmt, weil es keinen Zeitpunkt gibt. Versteht ihr? Es gibt keinen festgelegten Zeitpunkt. Manche Christen zitieren Psalm 90. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft, 80 Jahre. Auch hier sehen wir, dass es keinen vorher bestimmten Zeitpunkt gibt, weil es anscheinend von unserer Kraft abhängt. Genau das zeigt doch, dass es keinen vorher festgesetzten Zeitpunkt gibt. Es hängt von deiner Kraft ab und wie du lebst, aber es ist nicht vorherbestimmt. Wenn du aber den Psalm so interpretieren willst, kann es trotzdem nicht vor 70 sein. Und nirgendwo steht, dass du durch Krankheit oder Gebrechen sterben musst. Im Alten Testament können wir lesen, wie ein Sterbender seine Kinder zu sich ruft, sie segnet, die Augen schließt und zu Gott geht, oder eher im Alten Testament in Abrahams Schoß. Zum Zweiten sagt die Bibel, dass es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wann also kommt das Gericht? Nachdem du gestorben bist. Also kann, was immer du jetzt erlebst, nicht das Gericht Gottes sein. Verstehst du? Das ist das Gericht Gottes für deine Sünde. Nein, sondern es gibt Saat und Ernte. Und Saat und Ernte haben häufig mit Sünde zu tun. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Es ist einfach Saat und Ernte, aber nicht das Gericht. Auch wenn Leute sagen, AIDS ist das Gericht Gottes über die Homosexuellen. Das Argument funktionierte, bis auch die Heterosexuellen AIDS bekamen. Dahinter steckt die Annahme, dass eine bestimmte Krankheit das Gericht Gottes für eine bestimmte Sünde sei. Damit sagst du, dass jeder, der diese Sünde tut, an genau dieser Krankheit sterben muss. Aber sobald jemand mit dieser Sünde nicht an dieser Krankheit stirbt, ist deine Theorie widerlegt. Krankheit und Gebrechen sind nicht das Gericht Gottes. Es kann mit Saat und Ernte zusammenhängen, es kann ein Angriff des Feindes sein. Oder vielleicht ist es einfach nur geschehen, obwohl es niemand geplant hat. Wenn es beabsichtigt ist, dann sowieso nur vom Teufel. Das Problem ist, dass Christen denken, dass man am Gericht Gottes nichts ändern kann, dass man dann nichts mehr tun kann oder tun darf. Wenn das Gericht Gottes ist, will ich mich nicht gegen Gott auflehnen und diesen Menschen zu heilen versuchen. Manchmal versucht ein Christ, jemand zu heilen und freizusetzen, aber es geschieht nicht. Er versucht dann vielleicht, sich herauszureden und sagt, es ist wohl das Gericht Gottes. Warum? Weil du es nicht konntest? Wenn Heilung nicht funktioniert, versuchen viele als Entschuldigung, den Grund bei dem Kranken oder bei Gott zu finden. Das hat auch Adam gemacht. Herr, die Frau, die du mir gegeben hast, ich war's nicht, ich war hier drüben und du hast sie geschaffen. Du und sie, ihr zwei, seid mein Problem. Das sagte Adam. Und seitdem tun das Menschen immer wieder. Da ist entweder Sünde in deinem Leben oder es ist nicht Gottes Wille. Das sagten Menschen schon immer. Der Teufel hat sich nicht geändert. Die Quintessenz daraus ist, wenn du durch etwas Schweres gehst, dann sei gewiss, es ist nicht das Gericht Gottes, weil du das Gericht Gottes nicht bekämpfst, weil Jesus Gott nicht bekämpft hätte. Du musst erkennen, dass es der Feind ist. Und wenn ihr nachher auf unseren Büchertisch guckt, dann haben wir dazu eine Lehre. Die Wahrheit über das Gericht. Es sind eine oder zwei CDs, die ihr am Büchertisch kaufen könnt. Wenn euch das interessiert, dann werde ich sie euch schenken. Ihr müsst sie nicht kaufen. Denn es ist so wichtig, dass ihr die Wahrheit über das Gericht kennt. Jesus sagte, der Vater hat alles Gericht in meine Hände gegeben und ich werde niemand richten. Ganz einfach. Jetzt braucht ihr die CD auch nicht mehr, weil ich euch alles gesagt habe. Bitte schön. Ja, ich habe zwei CDs gebraucht, um das auszudrücken. Macht das für euch Sinn? Man kann das nicht wegdiskutieren. Auf den CDs begründe ich das noch. Das Thema meines Vortrags war ein anderes, aber es hing damit zusammen. Das Thema hieß, Gott hat Unterdrückung verurteilt. Das ist eine andere Vortragsserie. Es hatte mit Gericht zu tun. Gott verurteilt Unterdrückung. Er ist dagegen. Er hasst es. Egal, ob es vom Teufel kommt oder von Menschen, Gott ist immer dagegen. Gott ist für Freiheit, er ist für Segen und nicht Unterdrückung. Als ich das unterrichtete, waren wir damals in Südafrika in Alberton. Und ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich es liebe, nach Südafrika zu gehen, weil ich dort alle Orte wiederfinde, über die John Lake in seinen Büchern geschrieben hat. Zum Beispiel Hermanus. Weil ich so viel darüber gelesen habe, erzähle ich den Leuten, die ich dort treffe, die Geschichten aus Südafrika, dass John Lake in dieser Kirche gewesen ist und dass die Leute umgefallen sind, als er hineingegangen ist. Dann fragen sie mich immer, woher weißt du das? Du bist doch gar nicht von hier. Dann sage ich immer, das habe ich alles bei John Lake gelesen, in seinen Geschichten, was zum Beispiel in Alberta passiert ist und was in Pretoria passiert ist. Manchmal sagen die Leute, du weißt mehr über diese Gegend als wir. Und ich weiß auch über den Mann, der als rechte Hand von John Lake gearbeitet hat, dass dessen Mutter die Nationalhymne für Südafrika geschrieben hat. Und viele Leute wissen das nicht. John Lake half auch dabei, die Verfassung für Südafrika zu erstellen. Dieser Teil wurde dann später abgeändert, aber sie haben damit gearbeitet. John Lake hatte mit der Verfassung zu tun. Und danach kam diese dunkle Periode der Apartheid. Einmal waren wir in Alberton in der Bethel Ministry Church oder so ähnlich. Eine Kirche, hauptsächlich aus Metall gebaut. Sie war voll besetzt bis auf den letzten Platz. Und deswegen war es sehr warm in der Kirche. Ich begann zu predigen und sprach darüber, dass Gott Depression verurteilt hat. Und während ich spreche, setzt Regen ein. Ein Gebäude mit Metalldach. ein lautes Trommeln, sehr laut. Ich hatte zwar ein Mikrofon, aber die Leute konnten mich trotzdem nicht hören. Also die Leute geben sich alle Mühe, mich zu hören, und ich versuche beim Predigen nicht zu schreien, denn ich bin noch einen Monat dort und brauche meine Stimme. Und weil der Regen unfassbar laut ist, höre ich einfach auf zu reden und sage zum Regen, im Namen Jesu, Regen, du hörst jetzt sofort auf. Dann begann ich wieder zu predigen. Und ungefähr eine Minute später hörte der Regen auf. Die Leute schauten sich überrascht um. Und jetzt hörten sie mir wirklich zu. Ich hatte ihre Aufmerksamkeit. Und das ist nur die halbe Geschichte. Danach gab es einen Heilungsgottesdienst. Dann fuhren wir nach Durban. Und in dieser Kirche war man fast ablehnend uns gegenüber. Es gefiel ihnen nicht so gut, was ich erzählte. Sie hatten von mir gehört und die Ältesten waren uneins, was meine Einladung anging, aber sie hatten mich trotzdem eingeladen und saßen jetzt hinten in der Kirche mit verschränkten Armen und schauten uns argwöhnisch zu. So, als wollten sie sagen, beeindrucke uns, leg los und zeig, was du kannst. Ich stehe also auf und gehe nach vorn und möchte gerade anfangen. Da hebt ein älterer Herr, der auf der linken Seite sitzt, seine Hand, weil er etwas sagen möchte. Und natürlich weißt du nie, was jemand sagen wird. Deswegen bist du auch eher vorsichtig, das Mikrofon aus der Hand zu geben. Denn du weißt nicht, ob du danach noch in der Lage sein wirst, zu predigen oder wieder gut zu machen, was diese Person gesagt hat. Dieser Mann meldet sich und sagt, ich möchte ein Zeugnis geben. Und ich denke, okay, dein Zeugnis kannst du geben. Wie schlimm kann das schon werden? Er steht also auf, schaut alle an und sagt, ihr alle müsst diesem Mann zuhören. Ihr müsst ihm wirklich zuhören. Ich war in Alberton und es begann zu regnen, als dieser Mann predigen wollte. Und dann hat er dem Regen befohlen, aufzuhören, und der Regen gehorchte. Ihr müsst diesem Mann zuhören. Ich dachte, es war schlau von mir, ihn reden zu lassen. Der Mann setzte sich wieder hin, und jeder hörte mir zu. Und das Tolle war, dass dieses Zeugnis die Stimmung der gesamten Versammlung geändert hat. Der Mann war in Alberton gewesen und hatte alles miterlebt. Und er hatte genug Einfluss in dieser Kirche, dass er die Stimmung, die gegen uns war, vollständig geändert hat. Die ganze Gemeinde öffnete sich. Lustig war auch, nach meiner Predigt kamen einige Älteste zu mir und sagten unbeeindruckt, wir haben heute nichts Besonderes gesehen. Wir werden diesen Weg nicht gehen, denn wir haben nichts Besonderes erlebt. Aber unser Vertreter, Kevin Peterson, fragte sie, warte mal, letzte Woche hast du mir erzählt, dass du rheumatische Arthritis hast. Hast du die noch? Nein. Wann wurdest du davon geheilt? Das war gestern bei dem Heilungsgottesdienst. Genauso fragte er jeden der Ältesten. Jeder, der vorher Probleme hatte, war geheilt worden. Trotzdem saßen sie jetzt vor mir und behaupteten, wir haben nichts gesehen. Ich sage euch, Religion macht die Leute blind. Aber Kevin zwang sie, das zu erkennen. Er fragte jeden Einzelnen, bist du geheilt? Ja. Geheilt? Ja. Und ihr wollt mir erzählen, dass nichts passiert ist? Aha. Aber inzwischen verstehen sie die Botschaft und verkündigen sie sogar mit Zeichen und Wundern. Und es war nicht nur so, dass sie Heilung erfahren hatten, sondern es war das Zeichen, das in dieser anderen Kirche passiert war, das ihre Meinung änderte. Amen? Damit lassen wir es für heute gut sein. Wir werden morgen noch tiefer in das Thema einsteigen. Habt ihr etwas für euch mitnehmen können? Gott segne euch. Wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr wieder. Amen. All right.